Hallo und herzlich willkommen zum HSG-Podcast. Ja, ich bin Sebastian Stolke und das ist sozusagen die nullte Ausgabe des Podcasts, in der ich euch so ein bisschen frei von der Leber weg erzählen werde, was denn in Zukunft hier so stattfinden wird. Das sind zum einen Spielergebnisse und Spielberichte, die hier anstehen werden, zu den Spielen, die am Wochenende gelaufen sind. Das sind Erlebnisberichte oder auch Eventberichte von Veranstaltungen, die wir im Jugend- wie im Seniorenbereich durchführen. Aber, und das ist so ein bisschen das Prunkstück des Podcasts, wir werden auch regelmäßig Interviews mit den Akteuren der HSG Schaumburg Nord führen. Seien es Trainer, seien es Spieler oder Vorstandsmitglieder. Das Ganze soll also begleiten zu unseren anderen medialen Kanälen wie Facebook, der HSG-App oder unserer Website eine Berichterstattung in Audioform sein. Wir werden uns in jedem Fall bemühen, ein umfangreiches Bild unserer HSG Schaumburg Nord hier auf diesem Kanal auch darzustellen und ja, euch am Vereinsleben auch auf diesem auditiven Wege Anteil haben zu lassen. Mit dieser kleinen Erklärung zu unserem HSG-Podcast verabschiede ich mich auch schon und freue mich auf die erste richtige Episode mit den ersten Berichten zu Events und auch dem ersten anstehenden Interview. Bis dahin, tschüss.